B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jartschik und folgenden Themen. Denkzettel in Frankreich, wie Super Sarkozy unter Druck gerät. Bedenken im Schengen-Raum, wie auf dem Balkan aus Visafreiheit die Lizenz zum Abhauen wird. Drohgebärde in Ankara, wie der türkische Premier Armenier loswerden möchte. Horror in Georgien, wie die Staatsmacht im eigenen Land Angst verbreitet. Sowie schließlich Brandanschlag in Tschechien, wie der Mob gegen Roma vorgeht. Nun hat es Nicolas Sarkozy schwarz auf weiß. Seine Wähler kehren ihm den Rücken. Und daran dürfte sich auch in der heutigen zweiten Runde der Regionalwahlen kaum etwas ändern. Also fischen die Konservativen im Wählerreservoir der Rechten, versuchen deren Klientel davon zu überzeugen, dass die Sozialisten Frankreich in den Ruin treiben würden. Dabei ist die Mehrheit der Wahlberechtigten vor genau einer Woche den Urnen ganz fern geblieben, was allen Parteien, vor allem aber Monsieur le Président, zu denken geben müsste. Angela Ulrich kommentiert. Richtig gut geht es Nicolas Sarkozy derzeit nicht, privat und politisch. Gerüchte über Eheprobleme lächelt er zwar konsequent weg. Demonstrativ Händchen halten, zeigte sich der Präsident mit Gattin Carla an der Wahlurne. Affären der beiden, nichts als Hirngespinste, hatte Sarkozy zuvor knapp und bärbeißig kommentiert. Ganz sicher keine Hirngespinste sind hingegen Missmut und Wut der Franzosen. Sie haben ihrem Präsidenten eine schallende Ohrfeige verpasst. Die Konservativen liegen nach Runde 1 der Regionalwahlen deutlich zurück hinter den Linken. Ihnen droht nach der Stichwahl sogar die totale Pleite. Die letzten beiden Regionen, die sie noch regieren, könnten verloren gehen. Klare Gewinner hingegen, die Linken und die Grünen. Sozialistenchefin Martine Aubry muss die Grünen konstruktiv einbinden. Das kann den linken Durchmarsch und ihr persönlich Rückenwind für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur bringen. Nicht umsonst wird Aubry in Frankreich immer häufiger mit Kanzlerin Merkel verglichen. Bitter für Frankreich außerdem, der rechtsradikale Front National hat deutlich zugelegt. Kein Wunder, viele der Le Pen-Wähler hatte Sarkozy zuvor in sein Boot geholt. Aber auch sie sind unzufrieden mit dem Präsidenten und wollen lieber wieder das Original, ihren Wadenbeißer Le Pen oder dessen Tochter Marine. Die vergeigte Nationaldebatte hat ihr Übriges getan. Die letzte Wahl vor der Präsidentschaftskampagne für 2012 ist ein Stimmungsbarometer. Und danach kann sich Sarkozy warm anziehen. Immer mehr Franzosen sind enttäuscht von einem, der den Mund seit Amtsantritt wieder und wieder zu voll genommen hat. Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen? Von wegen. Frankreich leidet unter einer Rekordarbeitslosigkeit. Umverteilung von oben nach unten? Von wegen. Gerade bei Lehrern, Erziehern, dem Krankenhauspersonal werden Stellen gekürzt. Gesundheitsreform, Schulreform, Rentenreform. Sarkozy will viel auf einmal und erreicht am Ende wenig. Dabei hat Frankreich Reformen bitter nötig. Aber Sarkozy schafft es nicht, sie zu vermitteln. Zu großspurig seine Attitüde, zu ungeschickt seine hektische Herangehensweise. Er, der besonders volksnah sein will, wirkt abgehoben, elitär und unglaubwürdig. Dabei hat die Opposition bisher kaum bessere Rezepte. Sie profitiert jedoch voll vom Ralboll der Franzosen, davon, dass sie die Nase voll haben vom Präsidenten. Was in der Krise als zupackendes Herangehen rüberkam, ist wieder zu fast hilflosem Aktionismus geworden. Ob Sarkozy einhalten kann, Rat einholen, eine Vision entwickeln, schwer vorstellbar und doch so dringend nötig. Ein Kommentar von Angela Ulrich. Viele haben es vermutet, aber dass die Auswirkungen so groß sein würden, glaubten nur wenige. Es geht um die Abschaffung der Visapflicht im Schengen-Raum für Serben und Mazedonier und um die verstärkte Reiselust der aus diesem Raum stammenden Bürger. Dass sie in den Westen reisen, dagegen ist auch nichts zu sagen. Die Erlaubnis haben sie ja. Dass viele aber nach den zulässigen 3 Monaten ihren Aufenthalt auf illegale Weise verlängern, das finden weder die Regierungen der besuchten Staaten noch die der reisenden Staatsbürger wirklich lustig. Andreas Meyer-Feist über die Visafreiheit und wie manche daraus eine Lizenz zum Abhauen machen. Es ist kein Bus voller glücklicher Touristen, der nach Preševo zurückkommt, der größten mehrheitlich albanischsprachigen Gemeinde in der serbischen Provinz, wo sich ansonsten Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Hier wollten sie nur weg. Der Reiseunternehmer hatte ihnen eine Zukunft im gelobten Land versprochen, in Belgien. Jetzt sind sie wieder da, unglücklich. Ich habe mich dort nicht zurechtgefunden. Ich habe Asyl beantragt, aber nicht bekommen und auch keine Wohnung. Aber ich bereue nichts. Was soll man hier schon machen? Ich habe mehr als 1000 Euro ausgegeben und jetzt müssen wir hier weiterleben. Wir sind dem Ruf nach einem besseren Leben gefolgt. Ich war mit Frau und Kindern weg. Wir dachten, dass es uns dort besser gehen wird. So war es aber nicht. Und hier? Hier haben wir keine Arbeit. Immerhin, die belgische Regierung bezahlte den teuren Rücktransport. Die Kehrseite der viel gelobten neuen Reisefreiheit ohne Visa, das heißt ohne Anträge bei fremden Botschaften, ohne Papierkram und mit vielen neuen Reiseverbindungen zwischen Ost und West. Niki Lauda im Cockpit, das gibt es selten. Auf dem Jungfernflug seiner Niki Airline nach Belgrad war er der Pilot. Die Balkan-Destination ab 29 Euro ist ein blendendes Geschäft für den Billigflieger, seit Serben, Mazedonier und Montenegriner kein Visum mehr brauchen für eine Entdeckungsreise in die EU. Die Luftfahrt entwickelt sich derartig schnell, dass man immer vorausblicken muss, was kommt. Während sich Niki Lauda über die profitable Völkerwanderung freut, ärgert sich Serbiens Polizeiminister Ivica Dacic über unerwünschte Folgen. Viele Menschen, die zu Hause nichts zu verlieren haben, besorgen sich einfach einen modernen biometrischen Reisepass. Eine Lizenz zum Abtauchen, warnt Ivica Dacic. Es macht uns Sorgen, dass es in Südserbien und in Teilen Mazedoniens organisierte Gruppen gibt, die diese Menschen nach Österreich, Deutschland und bis nach Belgien transportieren. Sie alle reisen in das Land mit ihren legal ausgestellten Pässen ein und stellen Asylanträge. Dabei zeigen sie ihre Pässe natürlich nicht. Sie behaupten einfach, sie hätten keine Papiere. Das hilft ihnen natürlich nicht. Sie werden alle nach Serbien zurückgebracht. Dafür gibt es ja Rückführungsabkommen zwischen den Staaten. Einfacher gesagt als getan. Viele tauchen unter bei Verwandten. Mit den neuen biometrischen Pässen reisen sie problemlos ein in den Schengen-Raum. 90 Tage dürfen sie bleiben, arbeiten ist nicht erlaubt. Doch das stört die wenigsten. Nach Angaben des mazedonischen Innenministeriums kehren 2/3 nicht zurück. Aus dubiosen Schlepperbanden von einst wurden inzwischen scheinbar respektable Reisebüros. Sie ködern ihre schlecht informierte Kundschaft mit aberwitzigen Reise-, Job- und Glücksversprechen, warnt der EU-Balkanbeauftragte Pierre Mirel. Der biometrische Pass ist keine Arbeitserlaubnis. Wir sprechen hier nicht über Einzelfälle. Hier handelt es sich um einen organisierten Missbrauch der Visafreiheit. Diese Machenschaften müssen unterbunden werden. Das Schlimme daran ist, dass sie das Image Serbiens schädigen, weil diese Menschen nicht nur illegal arbeiten, sondern Asyl beantragen. Man beantragt Asyl, wenn man in einem undemokratischen Staat lebt. Serbien ist aber ein demokratischer Staat. Wir werden diese Schlepperbanden zerschlagen, verspricht Serbiens Vizepremier Djelic. Damit werden wir auch unseren Bürgern zeigen, dass Serbien den Missbrauch der Visafreiheit nicht duldet, weil damit die Reisefreiheit überhaupt gefährdet wird. Diejenigen, die einmal diese Gastfreundschaft missbrauchen, haben große Probleme, wenn sie wieder ohne Einschränkungen reisen wollen. Wir werden der EU zeigen, dass Serbien ein zuverlässiger Partner ist. Die Angst, dass die EU die Visafreiheit für Serbien, Mazedonien und Montenegro wieder einschränken könnte, ist berechtigt. In Brüssel stößt man dabei noch auf ganz andere Probleme. Klare Grenzen gibt es oft nur auf dem Papier. Beispiel Bosnien-Herzegowina. Hier leben viele Kroaten mit kroatischen Pässen. Ein Problem nach dem möglichen EU-Beitritt Kroatiens. Dass Kroatien den grenzenlosen Schengen-Raum bis Bosnien ausdehnt, will Brüssel nicht akzeptieren. Für Emina Kosic, Politikwissenschaftlerin aus Sarajevo, gibt es dafür nur eine Lösung. Auch Bosnien muss schnell in die EU, wenn sich Grenzbarrieren sowieso nicht mehr halten lassen. Auch sie war in Deutschland zum Studium. Emina Kosic konnte nicht bleiben. Und sie wollte auch nicht. Ich habe mich entschieden, zurückzukehren und mein Land vorwärts zu bringen. Ich mag mein Land, trotz der vielen Probleme. Und ich bleibe in Bosnien. Eine Reportage von Andreas Meyer-Feist. Als in Frankreich vor Jahren die Mehrheit der Abgeordneten den Mord an Armeniern im Osmanischen Reich zum Genozid erklärte, da waren die Politiker in Ankara ziemlich verärgert. Schließlich sei ja alles ganz anders gewesen und überhaupt die Armenier hätten Mitschuld daran, sagte Ankara, dass sie vertrieben worden seien. Als nun auch in den USA der Auswärtige Ausschuss des Repräsentantenhauses eine Resolution verabschiedete, in der genauso vom Genozid gesprochen wird, da war für Ankara Schluss mit lustig. Der Botschafter wurde einbestellt, Reisen wurden abgesagt, kurz, die gesamte Bandbreite des diplomatischen Unmuts wurde ausgereizt. Es half wenig. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb der türkische Premier nunmehr die Armenier ins Visier nimmt. Die im Ausland Lebenden werden als Brandstifter beschimpft und jenen, die in der Türkei wohnen, droht Erdogan klipp und klar mit Rausschmiss. Thomas Franke über einen Konflikt mit Explosionscharakter. Sonntagmorgen in Istanbul. Es regnet. Die armenische Kirche nicht weit von der Sultan-Ahmet-Moschee im alten Kern Istanbuls. Nur wenige Menschen kommen. Sie tragen Festtagskleidung. In der Kirche lesen und singen Priester und ihre Helfer seit einer Stunde. Etwa 60.000 Armenier leben heute noch in der Türkei, die meisten in Istanbul. Mitte des 19. Jahrhunderts sollen es mal mehr als 200.000 gewesen sein. Armenier sind heute eine von vielen Minderheiten in der Stadt mit offiziell 17 Millionen Einwohnern. Es riecht nach Weihrauch. Orientteppiche im Mittelgang, leere Holzbänke. Vorn ein goldener Altar. Golden erstrahlen auch die Leuchter an der Decke. 35 armenische Kirchen gibt es in Istanbul. Sie sind schlecht besucht. It's very famous. And other is Dolma. You know Dolma? Das ist berühmt. Das ist Dolma. Kennen Sie Dolma? So heißt das auf Türkisch. Dazu braucht man Paprika, Kohl, Weinblätter. Und das hier sind Zwiebeln, die wir mit Kartoffeln bedeckt haben. Selin Tokatlioglu ist 31 Jahre alt, Armenierin und betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter einen Catering-Service in Istanbul. Unsere Küchen hier stammen alle aus dem Osmanischen Reich. Und doch gibt es Unterschiede. Klar haben wir eigene, traditionell armenische Gerichte, aber auch da gibt es Feinheiten. Wir kochen hier westarmenisch. Die Türken, so lässt sich einfach feststellen, wissen nicht viel über Armenien und Armenier in ihrem Land. Das musste auch Selin Tokatlioglu feststellen. Als ich an die Universität kam, sagte ich, ich bin Armenierin. Und die Leute waren überrascht. Es gibt in Istanbul Armenier? Natürlich gibt es welche. Und es sind gebildete Menschen. Bisher haben sie sich aber zurückgehalten. Gerade wenn es um die türkisch-armenischen Beziehungen geht, hat eine andere Gruppe das Sagen. Diejenigen Auslandsarmenier, die nach dem Genozid aus dem Osmanischen Reich ins Ausland geflohen sind. Nach Kanada, in die USA, nach Frankreich, nach Russland. Diese Diaspora ist einflussreich. Jeder redet, ohne zu wissen, worüber. Die Armenier in der Diaspora wissen nicht, wie wir uns fühlen. Die leben ja nicht in der Türkei, die leben nicht in Istanbul. Die Diaspora ist groß. Etwa 2/3 aller Armenier leben im Ausland. Auch das eine Folge des Völkermords 1915. Im Alltag kämen Armenier und Türken gut miteinander aus, sagt Tokatlioglu und betont, dass man in einer Stadt wie Istanbul wunderbar leben könne, egal welcher Volksgruppe man angehört. Es hat nie Probleme gegeben mit meinen Kunden. Alle meine Kunden sind Türken. Wenn du dich aber nationalistisch äußerst, dann gibt's natürlich Probleme. Das kann bis zum Mord gehen. Vor gut 3 Jahren wurde der armenische Intellektuelle Hrant Dink auf offener Straße umgebracht. Die Hrant Dink Stiftung im Zentrum von Istanbul. An der Tür ist kein Schild. Unten im Treppenhaus sitzt ständig ein Polizist und passt auf. Das sei nötig, sagt Saya Tekir, einer der jungen Aktivisten der armenischen Minderheit in der Türkei. Wir haben ein Sicherheitsproblem. Es wurde sogar mit einem Sprengstoffanschlag auf Argos gedroht. Argos ist eine armenische Wochenzeitung in der Türkei. Sie erscheint zweisprachig. Der ermordete Hrant Dink war einer der Herausgeber. Die Redaktionsräume sind gleich neben der Stiftung. Saya Tekir ist 25 Jahre alt und Physiker. Der Tod seines großen Vorbilds Hrant Dink vor 3 Jahren habe sein Denken und Handeln verändert, sagt er. Ich habe viele Tage geweint. Die jungen Armenier in der Türkei, die Hrant Dink kennen, waren schockiert nach dem Mord und verärgert. Ich bin immer noch ärgerlich. Erst wollte ich das Land verlassen, Das will ich nun nicht mehr. Ich möchte etwas in der Türkei verändern. Ich möchte, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Dass Armenier in der Türkei nicht mehr von Rassisten getötet werden. Statt sich weiter zu verstecken gegen Tekir und seine Mitstreiter in die Offensive, gaben Interviews, begannen den Türken zu erklären, wer sie sind. Das war neu, denn ihre armenischen Eltern und Großeltern hatten ihre armenische Identität meist verschwiegen. Die hatten immer ein wenig Angst und sagten, ich soll vorsichtig sein. Aber als sie uns sahen, waren sie schon froh. Unsere Vorfahren haben viel Schlimmes erlebt, zum Beispiel den Genozid. Die haben Angst. Tekir hofft, dass die Annäherung zwischen der Türkei und dem östlichen Nachbarland Armenien vorankommt. Die Grenze zwischen den verfeindeten Staaten ist zu. Die Regierungen beider Länder arbeiten derzeit daran, die Beziehungen zu normalisieren. Bisher werden dabei historische Diskussionen bewusst ausgelassen, besonders die Frage, ob die Massaker von 1915 Völkermord waren oder nicht. So kommen sie sicher der EU nicht näher, wettert Manuel Barroso und meint die Georgier. Dabei können sie für ihre Staatsführung und deren Ideen nun wirklich nichts. Gemeint ist die Berichterstattung über eine fiktive Invasion Russlands in Georgien letzte Woche. Eine Berichterstattung, die keine Utopie ist, sondern, falls es eben keine Fiktion wäre, für alle ein Déjà-vu. Dementsprechend panisch reagierten auch die Menschen, dementsprechend sauer ist man auch in Moskau. Christina Nagel kommentiert. Kriegsangst zu schüren ist unverantwortlich und mit nichts zu rechtfertigen. Umso schlimmer ist es, wenn genau dies in einem Land passiert, in dem erst vor anderthalb Jahren ein realer Krieg stattgefunden hat, in dem die Menschen den Schrecken, Tod und Verwüstung noch deutlich vor Augen haben. Das Oberhaupt der georgisch-orthodoxen Kirche hat zu Recht beklagt, dass ein ganzes Volk als Versuchskaninchen missbraucht worden sei. Die Frage, die sich trotz aller Empörung und Fassungslosigkeit stellen sollte, ist: von wem? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Fernsehredaktion auf eigene Faust ein halbstündiges Katastrophenszenario dieser Art auf Sendung gibt, ohne dabei immer wieder darauf hinzuweisen, dass es sich um ein Planspiel handelt? Warum wurden Bilder realer Oppositioneller gezeigt, die auf diesem Wege der Rebellion schuldig gesprochen werden, die angeblich Mord und Totschlag in Kauf nehmen, um die Macht an sich reißen zu können? Vieles, was zu sehen und zu hören war, erinnert an Aussagen und Szenarien, die in der Vergangenheit vom georgischen Präsidenten Saakaschwili und seinen Pressestrategen zu hören waren. Immer wieder hatten sie vor möglichen Putschversuchen und vor der von Russland gesteuerten Opposition gewarnt. Vor allem in den staatsnahen Fernsehsendern, die maßgeblich zur Meinungsbildung beitragen, wurde immer wieder betont, Russland warte nur auf die richtige Gelegenheit, um sich Georgien einzuverleiben. Der Kreml setze alles daran, um den gewählten Präsidenten notfalls mit Gewalt aus dem Amt zu treiben. Stammt die Idee, der Masterplan für das Horrorszenario, also aus Regierungskreisen? Vielleicht sogar von Saakaschwili selbst? Die Opposition ist davon überzeugt und sie hat gute Gründe. Denn immerhin ist es ein enger Vertrauter Saakaschwilis, der die Geschäfte des privaten Fernsehsenders mitführt. Er erklärte dann auch, dass das Ziel des Berichtes nur gewesen sei, die Menschen über Sicherheitsgefahren aufzuklären. Da passt ins Bild, was der georgische Präsident Saakaschwili nach der Panik im Land zu sagen hatte, dass die Bilder zwar klarer hätten gekennzeichnet werden müssen, aber nah an dem sein, was tatsächlich geschehen könne. Selbst wenn er die Details des Berichts nicht gekannt haben sollte, diese Bemerkung diskreditiert den Präsidenten ein weiteres Mal. Sie zeigt, dass Saakaschwili bereit ist, alle Register zu ziehen, um die stärker werdende Opposition im eigenen Lande in den Schmutz zu ziehen, dass er gewillt ist, alle Versuche der Opposition, die Beziehungen zu Russland wieder halbwegs zu normalisieren, zu torpedieren. Saakaschwili ist offensichtlich bereit, mit den Ängsten und Traumata seines eigenen Volkes zu spielen, um an der Macht zu bleiben. Und bestätigt damit nur all die, die schon lange der Ansicht sind, dass er als Präsident nicht mehr tragbar ist. Zum vierten Mal innerhalb eines Jahres mussten Roma in Tschechien auf tragische Weise erfahren, was es heißt, nicht willkommen zu sein. Jüngstes Beispiel: ein Brandanschlag auf eine achtköpfige Roma-Familie in der nordmährischen Stadt Ostrava. Nur weil ein Molotow-Cocktail nicht zündete, der nachts ins Kinderzimmer geworfen worden ist, gab es keine Verletzten. Die Regierung verspricht seit langem, das Problem in den Griff zu bekommen. Doch es bleiben Absichtserklärungen ohne Wirkung. Kilian Kirchgessner über den nicht enden wollenden Rassenhass mitten in der EU. Die 14-jährige Tochter der Familie wird in Tschechien jetzt als Heldin gefeiert. Als sie nachts wach wurde, weil ein brennender Molotow-Cocktail in ihr Kinderzimmer geschleudert wurde, reagierte sie sofort und löschte die Flammen. Damit verhinderte sie, dass das hölzerne Haus ihrer Familie Feuer fing. Die Nachbarn in dem vorwiegend von Roma bewohnten Stadtteil kündigten an, dass sie ab sofort eine eigene Wachmannschaft zusammenstellen wollen, um weitere Anschläge zu verhindern. Der Prager Premierminister Jan Fischer hat den Mordanschlag auf einer Pressekonferenz scharf verurteilt. Das ist inakzeptabel, erschütternd und verrückt. Das sind Aktionen, die nicht in eine normale Gesellschaft gehören. Die tschechische Politik hat in den vergangenen Monaten die Gangart gegen Rechtsextremisten verschärft. Ihren größten Erfolg beim Kampf gegen Rechts verbuchte sie, als das oberste Gericht unlängst die rechtsextreme Arbeiterpartei verboten hat. Es war das erste erfolgreiche Parteiverbotsverfahren in der Geschichte des tschechischen Staates. Hintergrund war auch dabei die zunehmende Gewalt gegen die Roma-Minderheit. Die meisten Roma in Tschechien leben in weitgehend isolierten Dörfern. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Ghettos. Noch hat die Polizei keine konkrete Spur zu Tatverdächtigen, räumt Ermittlungschef Radovan Vojta ein. Wir haben noch keinen Hinweis darauf, ob es sich um eine gezielt organisierte Tat handelt, sei es mit rassistischem oder anderem Hintergrund. Wir haben eine Sonderkommission eingerichtet. Den Tätern drohen bis zu 8 Jahre Haft. In Tschechien weckt der Anschlag die Erinnerung an ein schweres Feuer in einem Roma-Wohnhaus vor einigen Monaten. Dabei hat ein 2-jähriges Mädchen so schwere Brandverletzungen erlitten, dass es monatelang auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen musste. Die Täter waren Skinheads, die der größten Neonazi-Organisation des Landes angehören. Damals sind in ganz Tschechien tausende Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen die rechtsextremen Anschläge zu demonstrieren. Soweit Kilian Kirchgästner über das traurige Schicksal der Roma in Tschechien. So viel im Europareport heute.